seltsam, nicht normal, nicht zu besitzen und alles zu verlangen. Oder Wohnung, Auto, zwei Urlaube im Jahr gebracht, anerkannt und trotzdem zu fragen, ist es das, dass es alleine nicht ist? Ist es das, dass es alleine nicht ist? Ist es idiotisch, seltsam, abnormal, die Geburt, der Wunsch und Ziel erfüllt? Verlangen jetzt unersetzbar gestillt und trotzdem zu fragen. Ist es das, dass es alleine nicht ist? Ist es das, dass es alleine nicht ist? Seltsam, abnormal, die Blume gekrümmt, verweckt im faulenden Wasserglas.